schwarz-weiß rot ist unsere Fahne, stolz ist mein Herz. Doch schau ich mir heute mein Deutschland an, dann fühl ich nur Wut und Schmerz. Die Jugend verblendet, verdorben vom Schutt der Zeit. Der Untergang unseres Landes ist nicht mehr Wahrheit. Doch wacht endlich auf, stellt euch ihm entgegen. Den Ungeist dieser Zeit müssen wir besiegen. Wacht endlich auf, stellt euch ihm entgegen. Den Ungeist dieser Zeit müssen wir besiegen.